Josef ist wirklich für die größten Überraschungen gut. Einmal blieb er vor mir auf der Treppe stehen, breitete die Arme aus und zitierte plötzlich ein komplettes Gedicht. Ich applaudierte und wollte natürlich wissen, von wem das sei. »Aha, das kennt der Herr Student also nicht«, grinste er zufrieden. Ich hatte ihm wohl schon erzählt, dass ich Germanistik studiere. »Macht nichts«, fuhr er fort. »Ist auch nicht so bekannt. Aber der Dichter, der ist weltberühmt. Das ist nämlich von Hermann Hesse.« »Ach so«, sagte ich, »das ist ja gut zu wissen.« Von Hesse hatte ich natürlich schon eine Menge gelesen, aber eher die Romane und Erzählungen. »Wenn Sie wollen, leihe ich Ihnen die Gedichte. Ich habe eine wunderschöne alte Ausgabe, die allererste Gesamtausgabe.« »Gerne«, sagte ich, »und wie mich das interessiert.« »Schön, ich bringe sie Ihnen mal vorbei«, sagte er, und schon stieg er die Treppe runter, dabei immer noch Verse rezitierend. Ich lauschte noch ein paar Sekunden und musste lächeln. Das war wirklich ein kurzer, großer Auftritt gewesen. Ich dachte schon, dass er die Sache vergessen hätte, aber 3 Tage später klopfte er an meine Tür, zum ersten Mal überhaupt. Ich wollte die Gelegenheit nutzen und ihn zu einem Kaffee einladen, aber er lehnte sehr entschieden ab und wollte nicht einmal kurz hereinkommen. Auf dem Flur übergab er mir die 2 prachtvollen alten Lederbände, dazu ein neueres Taschenbuch mit einer Hesse-Biografie. »Es würde aber ein bisschen dauern«, sagte ich. »Ich sei momentan mit einer Seminararbeit beschäftigt.« »Macht nichts«, meinte er freundlich. »Ich solle mir nur Zeit lassen. Bis Mai könne ich die Bücher gern behalten.« Es war Januar. Wie er auf Mai kam, weiß ich bis heute nicht. Aber ich merkte mir das Datum natürlich. Und als ich sie dann Mitte Mai zurückgab, schien er schon darauf gewartet zu haben.